Green und Kollegen kamen zu dem Schluss, dass unseren konsequenzialistischen Urteilen eher kühles Abwägen zugrunde liegt. Unsere pflichtethischen Urteile hingegen, die sagen, diese Handlung ist verboten, beruhen auf dem heißen System, dem Angstschaltkreis, der für unsere Tötungshemmung verantwortlich ist. Viele Versuche bestätigen diese These. Fragt man Psychopathen, die wenig Angst verspüren, ob sie den Mann von der Brücke stoßen würden, so antworten etwa 60% mit Ja, doppelt so viele wie normalerweise. Wenig Angst, wenig Hemmungen. Versuchspersonen, die Medikamente wie Benzodiazepine gegen Angststörungen nehmen, entscheiden kalt, also seltener pflichtethisch und damit häufiger fürs Schubsen. Das gilt auch für Versuchspersonen, wenn sie gut gelaunt sind. Sie werden zu Konsequenzialisten. Gute Laune heißt weniger Angst. Weniger Angst heißt mehr Schubsen. Green fasst die Ergebnisse so zusammen. Unser Moralsystem hat zwei Einstellungen, um das Töten anderer Menschen zu beurteilen. Vergleichbar mit einer Digitalkamera. Die Standardeinstellung sagt, tue nichts, was andere tötet. Schon gar nicht, wenn du deine eigene Kraft einsetzt und sie bloß als Mittel zum Zweck benutzt. Die zweite Einstellung ist der manuelle Modus, der die Werkeinstellung aktiv ausschaltet, wenn es darum geht, andere zu töten, um Leben zu retten. Die beiden Einstellungen hängen sogar mit der Berufswahl zusammen. Behandelnde Ärzte treffen deutlich mehr pflichtethische Entscheidungen als Ärzte, die in Gesundheitsbehörden arbeiten. Erstere haben als Default-Modus den Eid des Hippokrates, der sinngemäß sagt, rette jedes einzelne Leben, komme was wolle. Ärzte in den Behörden hingegen haben eher die Einstellung, wie kann ich mit meinen Entscheidungen die größte Zahl an Menschen retten? Wenig überraschend denken auch Soldaten konsequenzialistischer als Zivilisten. Inwieweit das Naturell die Berufswahl oder der Beruf das Naturell beeinflusst, ist bisher nicht geklärt.